Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Was denn sonst? Du machst es dir gleich schon gemütlich und legst die Beine hoch. Antje, hör mit dem Gelaber auf. Entschuldige. Scheiß Ostwind. Das ist das reinste Gift für meine Knochen. Ja, Urlaubswetter ist es nicht. Was soll das denn heißen? Nichts, Jörg. Ich meine doch nicht. Glaubst du, mir macht es Spaß, mitten im Winter in dieser Bruchbude zu hausen? Hab ich ja nicht gesagt. Na also, dann halt den Mund. Gibst du mir mal die Autoschlüssel? Warum das? Ich habe meine Brille im Auto gelassen. Vergiss ja nicht abzuschließen. Als wenn ich nicht abschließen würde. Steckt sie denn nur? Ich hatte sie doch ins Handschuhfach gelegt. Jürgen! Mein Gott! Jürgen! Jürgen! Guten Tag, Frau Hellmann. Wie geht es Ihnen? Wissen Sie? Mein Name ist Pritzke. Silvia Pritzke. Es tut mir so leid, das mit Jürgen. Wie konnte das nur passieren? Eine Gasexplosion, sagt die Polizei. Das ganze Ferienhaus ist explodiert. Ach Gott. Sie ernst? Wie war Ihr Name? Pritzke. Silvia. Ich hatte geschäftlich mit Ihrem Mann zu tun. Sie können wirklich von Glück sagen, dass Sie mit heiler Haut davongekommen sind. Wenn ich nicht zum Wagen gegangen wäre, mein Gott. Sie müssen schnell wieder auf die Beine kommen, Frau Hellmann. Versprechen Sie mir das? Auf Wiedersehen. Wer ist diese Frau? Guten Abend, Daniel. Schön, Sie zu sehen. Kommen Sie, setzen Sie sich. Guten Abend, Charlotte. Lieber Ottmar, mein aufrichtiges Beileid wegen Ihres Bruders. Danke. Ich bin heute Morgen erst aus den Staaten zurückgekommen. Was ist passiert? Was ist mit Antje? Es geht ihr gut. Sie hat unverschämtes Glück gehabt. Ein Nervenschock natürlich. Aber wie ist es denn passiert? Eine undichte Gasleitung in diesem Ferienhaus auf Rügen. Eine Gasleitung? Da drüben in der DDR ist ja alles verrottet. Kein Wunder, nach 40 Jahren Sozialismus. Erstens heißt das die neuen Bundesländer und zweitens kann das überall vorkommen, Charlotte. Ja, jedenfalls hat die Heizung nicht funktioniert. Und das bei dem Wetter. Gott sei Dank konnten Antje und Jürgen den Kamin benutzen. Entschuldigt, aber ich verstehe kein einziges Wort. Na, weil die Heizung kaputt war, hatte Jürgen fürs Badezimmer so einen uralten Elektroofen mit Heizstäben aufgetrieben und einer Zeitschaltuhr dran. Sie wissen ja seine Hüfte. Er konnte das nasskalte Wetter an der Ostsee nicht vertragen. Ja. Und? Naja, wenn er mit Antje vom Nachmittagsspaziergang zurückkam, schaltete er die Uhr ein, um gleich danach baden zu können. Bis der Raum warm war, konnte er dann in Ruhe noch eine Zigarre rauchen. Die Polizei vermutet, dass die Heizstäbe das austretende Gas entzündet haben. Ich bin sofort hingefahren, um ihn zu identifizieren. Er war total verkohlt. Es war schrecklich. Ich kann es immer noch nicht fassen. Vor 2 Wochen habe ich noch hier mit ihm gesessen. Das geht uns allen so. Aber was wollte er bloß auf Rügen im Dezember? Da oben stehen einige Hotels zum Verkauf. Wenn wir jetzt nicht zugreifen, schnappt sie uns ein anderer vor der Nase weg. Leiten Sie jetzt die Firma. Einer muss ja das Steuer in die Hand nehmen. Er kann ja Antje mit dieser riesen Hotelkette nicht allein lassen. Sie ist doch völlig hilflos, was das Geschäft anbelangt. Antje, es tut mir sehr leid. Kann ich irgendwas für dich tun? Danke, Daniel. Ich komme schon klar. Wenn was ist, ich bin Tag und Nacht für dich da. Danke. Antje, Sie sehen ja schon viel besser aus. Sie? Hoffentlich gefallen Sie Ihnen. Blumen? Rote Rosen, wie passend. Ja, wir wollten heute eigentlich nur im engsten Familienkreis... Ich musste sehen, wie es Ihnen geht. Das ist nett. Nehmen Sie doch Platz. Willst du uns nicht bekannt machen? Ja. Meine Schwägerin Charlotte Hellmann, mein Schwager Ottmar, Daniel von Radenberg, ein Freund der Familie. Guten Tag. Und das ist Frau... Silvia Britzke. Ich war eine Geschäftspartnerin von Jürgen. So? Wir beide haben uns auch schon mal gesehen. Ich kann mich nicht erinnern. An der Ostsee. Du warst schon einmal in der DDR? Ja, nur für einen Tag. Jürgen brauchte ein paar Informationen aus dem Büro. Und die Post. Ihr wisst ja, wie lange die braucht. Sind Sie auch in der Hotelbranche tätig? Nein, nein. Ich sollte Jürgen helfen, ein paar Objekte möglichst unbürokratisch abzuwickeln. Tatsächlich? Er hielt es für besser, jemanden dabei zu haben, der die Leute bei uns kennt. Dann kommen Sie aus Rügen, aus der DDR. Charlotte. Ja, aus Sassnitz. Das liegt etwa 50 Kilometer weiter nördlich von Göhren, wo es passierte. Oh, Verzeihung. Sie brauchen keine übertriebene Rücksicht auf mich zu nehmen. Wir hatten uns nämlich noch für den Spätnachmittag in Sassnitz verabredet. Sie und Jürgen? Ja. An dem bewussten Nachmittag? Er wollte gegen 5 da sein, aber er kam nicht. Erst später habe ich erfahren, warum. Sind Sie geschäftlich hier in Westdeutschland? Ja, ja. Ich muss hier etwas erledigen. Entschuldige mich bitte. Wir müssen jetzt auch gehen. Du solltest ein paar Tage ausspannen, Antje. Wenn du willst, kannst du mein Ferienhaus benutzen. Ein Ferienhaus an der Ostsee? Vielen Dank. Oh, tut mir leid. Wie ungeschickt von mir. Sie besitzen ein Haus an der Ostsee? Ja, aber viel weiter westlich am Timmendorfer Strand. So, ich muss jetzt auch gehen. Wenn Sie in die Stadt wollen, ich könnte Sie ein Stück mitnehmen. Ich würde gerne noch bleiben. Ich glaube, Antje hat für heute genug Gesellschaft gehabt. Wahrscheinlich haben Sie recht. Schade. Antje, du hast ihn nie geliebt. Er hat dich nie geliebt. Das ist einfach nicht wahr. Ach, hast du schon vergessen, wie oft du dich bei mir ausgeheult hast? Wenn er dich wieder mal geschlagen hatte? Das kommt doch auch in anderen Ehen vor. Wie ein Hund hat er dich behandelt. Aber das hat er ja mit allen so gemacht. Was soll das, Daniel? Ich dachte, vielleicht könnten wir beide in Zukunft... Bitte nicht jetzt. Du weißt, was du mir bedeutest. Daniel, bitte. Entschuldige. Jedenfalls hätte ich meiner Frau etwas Besseres geboten als dieses verrottete Ferienhaus mitten im Dezember. Ein Geschäftsfreund hat es ihm kostenlos überlassen. Und so schlimm war es nun auch wieder nicht. Ein paar Kilometer weiter gibt es ein billiges, aber gutes Hotel. Woher weißt du denn das? Weil ich es kenne. Na ja, schön. Wenn du es unbedingt wissen willst. Er hat manchmal abends Besuch empfangen. Ich nehme an, er wollte mit diesen Leuten nicht gesehen werden. Was für Leute? Weiß ich nicht. Wenn sie kamen, musste ich so lange zum Nachbarn. Hast du sie gesehen? Einmal. Als ich zu früh zurückkam, stiegen gerade 3 Männer in einen Wartburg. Haben sie dich gesehen? Spielt das eine Rolle? Haben sie. Ja, vielleicht. Was weiß ich. So ganz legal waren Jungs Geschäfte wohl nicht. Nein. Meine Vermutung seit langem. Er hatte eine Pistole im Handschuhfach. Antje. Die Umstände von Jürgens Tod kommen mir irgendwie merkwürdig vor. Wieso? Ausgerechnet an dem Nachmittag, als das Haus in die Luft flog, war diese Britzke mit ihm verabredet. Und nun taucht sie hier auf. Warum? Was will sie? Daniel. Jürgen ist ermordet worden. Ermordet? Von den Leuten, mit denen er irgendwelche Geschäfte gemacht hat. Das kann nicht dein Ernst sein. Willst du damit sagen, dass mein Mann krumme Geschäfte gemacht hat? Du bist ja verrückt. Und nicht nur er sollte sterben. Es war doch reiner Zufall, dass du nicht auch im Haus warst, als es passierte. Du bist vollkommen übergeschnappt. Von wegen Gasexplosion. Das Haus ist in die Luft gesprengt worden. Ich möchte nach Hause. Antje. Such dir jemand anderen für deine Spinnereien. Hoffentlich halte ich Sie nicht von wichtiger Arbeit ab. Nein, nein. Mache ich Sie nervös? Wie kommen Sie darauf? Antje, darf ich Ihnen sagen, dass ich Sie reizend finde? Ich nehme an, Ihr Besuch hat einen besonderen Grund. Können Sie sich noch genau an diesen Nachmittag erinnern, als Jürgen starb? Wollen Sie mich verhören? Ja, man könnte es so nennen. Warum? Sie müssen nicht antworten. Ach, da gibt es nichts zu erzählen. Es war ein Nachmittag wie jeder andere. Wir waren eine Stunde am Strand und sind um 4:30 zurückgekommen, wie jeden Tag. Damit er pünktlich sein Bad nehmen konnte? Ja, war ein Gewohnheitsmensch. Und weiter? Nichts weiter. Ich hatte meine Brille vergessen und bin nochmal zum Auto gegangen. Dieser 62er Jaguar? Ja. Wundervoller Wagen. Ja, Jürgen hat ihn über alles geliebt. Bevor Sie spazieren gegangen sind, ist in deinem Haus eine grüne Ledermappe mit Unterlagen aufgefallen? Nein, ist mir nicht. Aber jetzt möchte ich Ihnen mal eine Frage stellen. Warum interessiert Sie das alles? Weil das kein Gesellschaftsspiel ist. Entschuldige, Antje, ich wusste nicht, dass du Besuch hast. Ich wollte sowieso gerade gehen. Warte mal, Frau Britz gesucht irgendwelche Unterlagen. Ich hatte sie Jürgen kurz vor seinem Tod überlassen. Na, tut mir leid. Sie wissen ja, das Haus ist vollständig niedergebrannt. Ich will nicht länger stören. Bemühen Sie sich nicht. Ich finde selbst hinaus. Antje, wir sehen uns ja noch. Ich wüsste nicht, warum. Ich möchte wissen, was die hier rumzuschnüffeln hat. Welche Unterlagen meint sie? Woher soll ich das wissen? Mein Bruder hat mir nicht mehr vertraut als dir. So? Ich bin eigentlich gekommen, um mit dir über die Firma zu sprechen. Ach, muss das denn jetzt sein? Um die Firma zu leiten, brauche ich mehr als diese provisorischen Vollmachten. Aber ich bin doch da. Du? Moment mal, Antje. Ich bin davon ausgegangen, dass ich der Geschäftsführer werde. Schließlich bin ich seit Jahren Jürgens rechte Hand. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Du verstehst doch gar nichts vom Hotel. Ottmar, begreif doch, ich kann im Moment keinen klaren Gedanken fassen. Mir schwirrt der Kopf. Das hätte ich mir denken können. Da strampelt man sich jahrelang ab, schuftet wie ein Kuli und dann wird man zur Seite geschoben. Davon kann doch keine Rede sein. Die ganze Zeit hat mich mein lieber Bruder hingehalten. Dutzende Male hat er mir versprochen, dass ich in die Geschäftsleitung aufrücke. Ottmar. Aber die Drecksarbeit, die durfte ich für ihn machen, für den feinen Herrn. Ich verbiete dir, so über meinen Mann zu sprechen. Du? Du weißt doch besser als jeder andere, was für ein mieses Schwein er war. Jetzt reicht es aber. Dass er tot ist, macht ihn nachträglich nicht besser. Hallo, Antje. Oh. Antje, das ist aber eine Überraschung. Kommen Sie vom Shopping? Ich habe es leider sehr eilig. Darf ich Ihnen das tragen? Bitte lassen Sie das. Sie sehen hinreißend aus. Ist der Mantel neu? Ja. Sagen Sie, warum trinken wir nicht einen Kaffee zusammen? Das geht nicht. Ich werde gleich abgeholt. Von Daniel? Ja, von Daniel. Aha. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Nein, nein, du kommst gerade richtig. Lieber ein andermal. Ja, tut mir leid. Dann ein andermal. Was will die eigentlich immer noch hier? Angeblich ist sie hinter irgendwelchen Unterlagen hier. Was für Unterlagen? Was weiß ich. Welche von Jürgen? Da hat sie nichts Konkretes gesagt. Fängst du schon wieder an? Antje, das ist kein Spaß. Was ist, wenn ich recht habe, wenn du wirklich in Gefahr bist? Lass mich endlich mit diesem Unfug zufrieden. Ich habe auch so schon genug am Hals. Verdammt, kapier das doch. Du hast überlebt. Bist vielleicht ein Risiko für diese Leute. Was willst du mir eigentlich einreden? Und wozu? Einreden. Ich habe mich über diese Silvia erkundigt. Ah ja? Ein Geschäftsfreund von der Treuhand hat sich für mich umgehört. Die Britzke soll bis zuletzt in Ost-Berlin in der Normannenstraße gearbeitet haben. Bei der Stasi. Was konstruierst du da eigentlich? Niemand ist umgebracht worden und niemand ist ein Mörder. Aber wenn ich dir doch sage, dass... Lass mich bitte aussteigen. Antje... Ich will aussteigen. Hellmann. Hallo, Antje. Ich bin Silvia. Habe ich Sie geweckt? Wissen Sie, wie spät es ist? Tut mir leid. Ich wollte mich nur von Ihnen verabschieden. Aha. Nicht am Telefon. Ich fahre am Heiligen Abend zurück nach Sassnitz und würde Sie gerne vorher noch mal sehen. Können wir nicht morgen Abend zusammen essen? Tut mir leid, ich habe sehr viel zu tun. Ach Gott, bin ich denn so schrecklich? Nein, nein, nein, nein. Dann geben Sie Ihrem Herzen einen Stoß. Es geht wirklich nicht. Ich erwarte Gäste zu Weihnachten und kann hier keine Minute weg. Tut mir leid, aber es ist wirklich unmöglich. Schön, dass Sie doch noch gekommen sind, Antje. Lernt man diese Überredungskünste beim Staatssicherheitsdienst? Oh, Sie haben sich erkundigt. Halten Sie mich jetzt für eine Mata Hari? Stimmt also. Natürlich stimmt es. Na und? Zehntausende haben für Mieke gearbeitet. Dadurch bekommt Ihr Besuch allerdings einen anderen Stellenwert, wenn Sie wissen, was ich meine. Nein, weiß ich nicht. Worauf wollen Sie hinaus? Sagen Sie mir ganz ehrlich, Frau Pritzke. Halten Sie es für möglich, dass Jürgen wegen irgendwelcher dunklen Geschäfte ermordet worden ist? Ermordet? Wer hat ihm denn diesen Floh ins Ohr gesetzt? Weichen Sie mir nicht aus. Vielleicht war es wirklich kein Unfall. Scheint Sie aber total kalt zu lassen. Ich bin doch Agentin. Haben Sie das vergessen? Sie glauben also, dass... Fakt ist, dass Jürgens Tod eine Menge Leute aufatmen lässt. Ihr Mann war nicht gerade zimperlich, wenn es um Geschäfte ging. Und nicht immer korrekt. Dann ist er ermordet worden. Nach den polizeilichen Ermittlungen war es ein Unfall. Hatten Sie ein Verhältnis mit meinem Mann? Ich? Meinen Sie das wirklich ernst? Ja oder nein? Mit diesem Ekel? Oh, verzeihen Sie. Aber er war ja nun mal eins. Jetzt sagen Sie nicht, das hätte Sie auch nur im Geringsten gestört. Nein. Warum fragen Sie dann? Wollen Sie mir eine Lektion in Moral erteilen? Das wäre bei Ihnen sowieso vergeudete Zeit. Gut, Sie machen sich. Und von welchen Geschäften sprachen Sie da eben? Ach, nichts, nur so eine dumme Theorie von... Von Daniel. Na, er wird ja wissen, warum er das sagt. Wieso? Ich nehme an, er will Sie schleunigst heiraten. Ach, Unsinn. Antje, Sie sind jetzt eine blendende Partie. Reich, unabhängig, frei, attraktiv. Was wollen Sie eigentlich von mir? Ich mag Sie. Sehr sogar. Silvia, bitte. Und ich möchte mich um Sie kümmern. Ich kann gut selbst auf mich aufpassen. Wirklich? Denken Sie an das Wochenendhaus. Dann galt der Anschlag auch mir? Gewissermaßen. Man könnte es so ausdrücken. Nun sagen Sie mir doch endlich, was Sie wissen. Alles zu seiner Zeit. Nein, nein, so lasse ich mich nicht abspeisen. Was sind das für Unterlagen, die Sie offensichtlich suchen? Davon verstehen Sie nicht. Aber es geht um Unterlagen, oder? Mag sein. Antje, warum zerbrechen Sie sich Ihren Kopf über Sachen, die Sie nichts angehen? Mein Mann ist ermordet worden und Sie fragen, warum ich mir den Kopf zerbreche. Wissen Sie, wie ich mich fühle? Jeder fragt mich aus, jeder macht Andeutungen. Worum es geht, sagt niemand. Ich verstehe Sie ja. Warum sind Sie mir gegenüber so gereizt? Habe ich Sie beleidigt? Nein, natürlich nicht. Entschuldigen Sie. Vertrauen Sie mir. Fällt Ihnen denn das so schwer? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nichts mehr. Irgendwie habe ich das Gefühl, völlig allein zu sein. Das kenne ich. Völlig allein. Warum können wir nicht gute Freundinnen werden? Es liegt nur bei Ihnen. Ganz allein bei Ihnen. Ich muss gehen. Es ist besser, wenn wir uns nicht wiedersehen. Antje. Leben Sie wohl. Eingebrochen? Heute Morgen stand die Eingangstür offen. Das ganze Büro ist durchwühlt. Fehlt was? Nichts. Keine Büromaschine, nicht mal das Geld im Safe. Der Safe ist aufgebrochen worden? Nicht aufgebrochen. Geöffnet. Da war offensichtlich ein Spezialist am Werk. Das scheint Sie nicht besonders aufzuregen. Wozu? Es fehlt ja nichts. Weil Sie nichts vermissen. Worauf wollen Sie hinaus, Daniel? Dass Sie es war? Silvia Pritzke. Wer denn sonst? Das ist doch Blödsinn. Ein Haus fliegt in die Luft. Ihr Bruder kommt dabei um. Beinahe auch Ihre Schwägerin. In Ihr Büro wird eingebrochen. Und das halten Sie alles für Blödsinn? Ottmar, es ist an der Zeit, dass ich die Wahrheit erfahre. Welche Geschäfte hat Jürgen an der Ostsee gemacht? Er wollte sich ein paar Hotels ansehen. Und die abendlichen Besucher? Herrgott, Daniel. Natürlich bewegen sich manche dieser Geschäfte etwas am Rande der Legalität. Was soll man denn machen in dieser prekären Situation? Das müssen Sie doch besser wissen als ich. Was sind das für Unterlagen, hinter denen Silvia Pritzke her ist? Ich finde, Ihre Schwägerin hat ein Recht darauf, es zu erfahren. Die Frage ist nur, ob auch Sie ein Recht darauf haben. Fang jetzt nicht so an. Gut. Wie du willst, Antje. Nach allem, was ich gehört habe, könnte es sich um alte Grundstücksverträge handeln. Vielleicht auch Grundbuchauszüge. Aha. Ich sage könnte. Grundbuchauszüge? Oder Katasteramtspläne, irgendwas in dieser Richtung. Jedenfalls uralte Dinge aus der Zeit vor dem SED-Regime. Kann mir das vielleicht irgendjemand erklären? Um es mal vorsichtig auszudrücken. Die Besitzverhältnisse von Immobilien sind in der Ex-DDR noch recht unklar. Und solange das so ist, könntest du mit solchen Plänen Millionen machen. Wenn man fantasievoll und geschickt ist. Warum sollten alte Pläne so viel wert sein? Weil die jetzigen Eigentümer ihren Besitz in vielen Fällen nicht nachweisen können. Mit so einem Original hat man alle Trümpfe in der Hand. Selbst wenn es für ein Grundstück einen Besitzer gibt, bestimmst du, wie groß es ist. Und wenn es dir zu groß oder zu teuer ist, veränderst du den Grenzverlauf. Auf einer undeutlichen Fotokopie eines 50 Jahre alten Dokuments. Da wird es sicherlich auch noch andere Methoden geben, denke ich. Und das soll Jürgen getan haben? Du weißt sehr gut, zu was dein Mann fähig war. Tatsache ist jedenfalls, dass es im ganzen Büro keine solchen Dokumente gibt. Weil die Britzke sie hat. Sagen Sie. Wer denn sonst? Dann müssen wir doch was unternehmen. Hast du die Polizei verständigt? Ich bin noch nicht verrückt. Da sollen wir denn die Hände in den Schoß legen, oder was? Antje, was willst du denn machen? Auf Verdacht hin deine eigene Firma in Verruf bringen? Wer redet denn seit Tagen auf mich ein, dass es Mord war? Jürgen? Ermordet? Warum halten Sie das für so unwahrscheinlich? Weil ich selbst auf Rügen war. Weil ich mit den Leuten gesprochen habe. Mit der Polizei, mit dem Hausbesitzer und. Ach, was beweist das schon? Es beweist nicht mal, dass Sie Jürgens Leiche gesehen haben. Wie bitte? Wenn sie total verkohlt war. Wie konnten Sie sie dann als Jürgen identifizieren? Also jetzt reicht's aber. Ich lasse mir doch von Ihnen nichts in die Schuhe schieben. Ich habe lediglich etwas festgestellt. Ottmar Daniel, hört mit der Streiterei auf. Es tut mir leid, Ottmar. Ich hab's nicht so gemeint. Na, schon gut. Wir sind wohl alle etwas nervös. Ach, Antje, hast du dich schon entschieden? Nein. Wie lange willst du noch warten? Ich habe keine Lust mehr, den Hofnarren zu spielen. Antje, wie geht es Ihnen? Was wollen Sie denn noch? Ich bin gekommen, um Sie einzuladen. Mich? Ja, übers Weihnachtsfest. Ich dachte, wir könnten uns ein paar gemütliche Tage machen. Mein Haus in Sassnitz ist sehr groß und sehr leer. Ich habe doch wohl deutlich genug gesagt, dass ich Sie nicht wiedersehen will. Ich Sie aber. Silvia, merken Sie nicht, dass die Situation mehr als peinlich wird? Mir nicht. Sie sind mit Abstand die unverfrorenste Frau, die mir je begegnet ist. Beharrlichkeit führt zum Ziel. Warum fahren Sie nicht auf Ihre Insel und lassen mich in Ruhe? Ich habe hier noch etwas zu erledigen. Die Grundstücksunterlagen haben Sie doch schon. Ich? Spielen Sie nicht die Ahnungslose. Vorgestern Nacht ist in unser Büro eingebrochen worden. Keine Spur, nichts. Die Arbeit eines Profis. Ach ja, die böse Stasi, was? Ja? Wer soll es denn sonst gewesen sein? Schon mal daran gedacht, dass Ihr Schwager Ottmar sowohl Schlüssel zum Büro als auch zum Safe hat? Und Sie selbst doch wohl auch. Werden Sie jetzt bitte nicht unverschämt. Sie verdrehen die Tatsachen. Die Unterlagen gehören mir, nicht Ihre Firma. Ich will sie zurückhaben. Da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Kommen Sie, Antje. Hat Daniel Sie schon so unter Kontrolle mit seinen Agenten-Stories? Was hat er Ihnen erzählt, dass ich attraktive Witwen fresse? Das Gespräch ist beendet. Warum nehmen Sie meine Einladung nicht an? Wie käme ich dazu? Es wird Ihnen gut tun. Was Sie brauchen, ist Distanz zu dieser Umgebung, zu diesen Leuten. Ich möchte nichts mit Ihnen zu schaffen haben. Begreifen Sie das endlich und verschwinden Sie! Antje. Guten Tag. Hier ist der automatische Anrufbeantworter von Antje Hellmann. Leider bin ich nicht zu erreichen. Sie können aber gern eine Nachricht hinterlassen. Bitte sprechen Sie nach dem nun folgenden Pfeifton. Ich bin Silvia. Bitte ruf mich unter 396284 an. Danke. Bis dann. Warum rufst du nicht zurück, Antje? Ich muss dich unbedingt sprechen. Melde dich bitte. Antje, lass uns doch in Ruhe miteinander reden. Ich kann so nicht nach Hause fahren, bitte. Ich warte auf deinen Anruf. Wenn ich irgendetwas falsch gemacht habe, dann sag es mir doch. Antje, ich wollte dir bestimmt nicht wehtun. Ruf mich doch an. Antje, ich will doch nur mit dir sprechen, dich sehen. Ist denn das zu viel verlangt? Bitte melde dich, bitte. Warum macht sie das? Warum? Oh. Und Antje, sie lässt mich nicht in Ruhe. Silvia lässt mich nicht in Ruhe. Sie ist wahnsinnig. Sie ist vollkommen wahnsinnig. Bei mir bist du in Sicherheit. Niemand weiß, dass wir in meinem Ferienhaus sind. Niemand. Es war nicht gut, hierher zu kommen. Das Meer... Ach, Antje, was redest du da? Hast du etwa Angst vor dem Meer? War es nicht schön eben am Strand? Sie will mich auch an die Ostsee bringen. Antje, wir sind hier am Timmendorfer Strand, nicht auf Rügen. Ich hasse die Ostsee. Es ist genauso wie damals. Das bildest du dir doch nur ein. Oh, mir ist so kalt. So entsetzlich kalt. Das Wetter ändert sich. Wir haben Ostwind. Ostwind? So, komm. Setz dich an den Kamin und hör auf, dir dumme Gedanken zu machen. Du bist so lieb, Daniel. Ich fahr noch mal schnell ins Dorf, um zu tanzen. Nein, bleib hier, bitte. Antje, es dauert doch nicht lange. Lass mich nicht allein, bitte nicht. Dreh jetzt nicht durch, oh, Antje. Daniel, ich bitte nicht. Ich beeil mich. Nein, Daniel. Daniel. Oh Gott, ich werd verrückt. Oh, nein. Bleib stehen! Oh, unser Püppchen hat sich bewaffnet. Und du glaubst, du könntest damit umgehen? Lass es nicht darauf ankommen. Wenn du nur einen Schritt näher kommst, drücke ich ab. Was willst du hier? Meine Unterlagen. Wieso sollte ich sie mithaben? Du hast sie. Rühr dich nicht vom Fleck! In eurem Büro waren sie nicht, da habe ich nachgesehen. Du warst es also. Sie müssen aber irgendwo sein. Verbrannt, unwahrscheinlich. Jürgen hätte ein so belastendes Material niemals im Haus aufbewahrt. Wo stecken sie? Gib sie mir. Nein. Bleib da, wo du bist. Oder ich schieße. Du, sieh dich doch an. Ich knall dich ab. Ein hübsches Dummchen, das zu gehorchen hat. Bleib stehen! Du glaubst wohl, du könntest deine sadistischen Spielchen weiter mit mir treiben. Damit ist jetzt Schluss. Du willst mich fertig machen? Dafür werde ich dich umbringen. Antje. Reine Notwehr. Ein halbes Dutzend Leute werden bezeugen, dass ich mich bedroht fühlte. Auch die Polizei. Ach, ja. Ich brauche nur zu warten, bis draußen Daniels Wagen vorfährt und abzudrücken. Ich nehme an, du wirst dabei laut um Hilfe rufen. Doch, sehr geschickt eingefädelt. Ex-Stasi-Agentin von hübschen... Halt den Mund! Von Püppchen in Notwehr erschossen. Na los, tust du? Du sollst stehen bleiben. Drück ab. Ich habe mir erlaubt, die Patronen herauszunehmen, als ihr am Strand wart. Etwas planen und etwas durchführen sind zweierlei Dinge. Hast du das immer noch nicht kapiert? Zum Beispiel das mit deinem Mann. Seine Gewohnheit, nach dem Spaziergang zu baden. Es bot sich ja geradezu an, diesen Unfall zu inszenieren. Ach, ich kann mir vorstellen, wie es in deinem hübschen Kopf gearbeitet hat, frei zu sein. Ohne Bevormundung, ohne sein ständiges Meckern, sein Geiz, sein Widerlichen. Hör auf! Ach, du kannst von Glück sagen, dass die Polizei die wirklichen Zusammenhänge noch nicht herausgefunden hat. Was meinst du damit? Jürgen wollte sich an diesem bewussten Nachmittag mit mir in Sassnitz treffen. Um 5 Uhr. Dazu hätte er 50 Kilometer weit fahren müssen. Ich verstehe nicht. Selbst wenn er es gewollt hätte. Er hatte gar keine Zeit mehr zum Baden. Das stimmt. Wenn er aber nicht baden wollte... Wozu hätte er die Schaltuhr am Heizofen stellen sollen? Sie wurde aber gestellt. Auf 4:30. Und zwar vor eurem Spaziergang. Gleichzeitig drehte jemand den Gashahn auf. Und als sie zurückkam, war das Haus eine gasgefüllte Bombe. Das konnte nur jemand machen, der genau wusste, wann ihr zurück sein würdet. Du? Nein! Wer sonst? Ich hatte es vor. Aber dann konnte ich es nicht. Wie groß ist die Chance, einen Richter zu finden, der dir das glaubt? Zu dumm, dass du die Einzige bist, die von Jürgens Tod profitiert. Du bist den Mann los, du genießt endlich die Freiheit, du erbst die Firma, das Vermögen, Millionen. Ich habe es nicht getan. Weil du zufällig nochmal zum Auto gegangen bist, um angeblich deine Brille zu holen. Ich habe es nicht getan. Darum geht es nicht. Anscheinend hast du immer noch nicht begriffen. Es kann kein anderer getan haben als du. Es war niemand da, außer dir. Du... hast ihn umgebracht. Du wusstest, er kam nicht später als 4:30 zurück. Hast du selber gesagt. Tatsächlich. Wie unachtsam von mir. Warum? Er wollte uns erpressen. Dann stecken noch mehr Leute dahinter. Ja, Und alle werden beeilen, dass ich den ganzen Nachmittag in Sassnitz war. Du dreckiges Luder. Deine Chancen sind gleich null. Du hast gewonnen. Die Unterlagen sind in meinem Koffer. So haben wir nicht gewettet. Was willst du denn noch? Das müsste dir doch längst klar geworden sein. Dich, dein Geld, deine Firma, die Unterlagen, alles? Du bist ja wahnsinnig. Sind dir 30 Jahre Gefängnis lieber? Silvia, bitte! Beeil dich. Mit etwas Glück sind wir in 3 Stunden auf Rügen. Bitte! Und leg den Mantel über, es ist kalt. Nein, bitte, Silvia! Ostwind, ein Hörspiel von Conny Lenz. Die Rollen und ihre Darsteller: Antje Almut Eggert, Silvia Monika Hansen, Ottmar Gerd Warmeling, Charlotte Monika Bielenstein, Daniel Wolfgang Kondrus, Jürgen Hubertus Bengsch. Musik und Ton: Sten Regal. Technik: Sven Schmeier. Regieassistenz: Ulrich Iwan. Regie: Joachim Sonderhoff. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.